Die Anthropologen und selbst Wirth bewegen sich in Hypothesen bei der Erklärung über das Erscheinen des Menschen von Aurignac und Cro-Magnon. Alles, was von ihnen behauptet wird, kann unsererseits nicht ernsthaft für gültig angesehen werden. Es entspricht einer exoterischen Weltanschauung. Unsere Haltung ist die des esoterischen Hitlerismus und wurde bereits in den vorangegangenen Seiten dargestellt. Jedoch dienen die Hypothesen Wirths der Vervollständigung von Ideen dort, wo es Übereinstimmung gibt. Laut Wirth verbreitet sich die paläolithische Zivilisation seit 17.000 bis 12.000 Jahren vor Christus. Die Rhen-Zivilisation von 12.000 bis 7.000 vor Christus, hier taucht der große Misston zwischen der Zivilisation der Jäger des Magdalenien und derjenigen, die tausende von Jahren später erscheint, eine bäuerliche Zivilisation auf. Was ist aus den nordisch-atlantischen Menschen des Cro-Magnon geworden? Wirth sucht die Antwort in den Symbolen. Er behauptet, dass es zunächst eine lineare Schrift gegeben hat, den nordischen Menschen gemein, und eine heilige Serie auf der Grundlage von Zeichen, die zur Berechnung der Tierkreisepochen dienten. Alle 2000 Jahre ändert sich die Stellung der Tierkreise der Erde. Die Heilige Schrift hat somit Kalenderwert. Sie schließt die Maya-Schrift mit ein und sicherlich auch die der Mapuches, die, man hat es gerade entdeckt, ihrerseits unter Berücksichtigung der Venus, der Sonne und des Mondes kalkulierten. Man glaubt außerdem, dass sie eine Art Tarot besaßen, bestehend aus Karten oder aus Leder gezeichnete Seiten. Wirth findet die heilige Serie in den entferntesten Winkeln der Erde, deren Klassifizierung in Blutgruppen mit der Aufstellung der gravierten Felsen in Amerika und der Arktis übereinstimmen. Dort entdeckt er Spuren der ersten Blutgruppe. Das entsprechende Tierkreiszeichen hierzu würde das des Löwen sein, zwischen den Jahren 16.000 bis 14.000 vor Christus. Danach das Tierkreiszeichen des Krebs zwischen 14.000 bis 12.000 vor Christus, Atlantis. Im Jahre 9.000 vor Christus ist alles unterbrochen. Es überkommt die Dämmerung, das Santhia. Die Symbole gehen verloren, verschwinden. Das ist der Zeitpunkt, den Platon als den Untergang von Atlantis bezeichnet. Wirth hatte in der Wüste Gobi Anzeichen einer großen Zivilisation der vorgeschichtlichen Zeit entdeckt, die auch aus unbekannten Gründen nach Westen abwanderte und bis zum Rhein, der Donau und dem Schwarzen Meer gelangte. Später kommt sie über Spanien nach Afrika, zum Atlas und nach Libyen. Dort treten die blonden Libyer in Erscheinung. Laut de Maillieu waren diese die Schöpfer des Sonnensteines Intihuatana am Strand von Santo Domingo in Chile und entsprachen der sogenannten Maipo-Rapel-Kultur sowie des gemalten Hauses in Tinguiririca, einer Grotte mit primitiven Zeichnungen. Die blonden Libyer, der Cro-Magnon-Mensch, seien bis nach Amerika gelangt. Die megalithische Zivilisation fällt in die heilige Serie von Wirth mit dem zentralen Thema der Wintersonnenwende. Ihr schreibt er die Pyramiden, die Sphinx und die große Epoche der ersten nordisch-atlantischen Pharaonen zu. Nach dem Verschwinden von Atlantis kreuzen die von der Sintflut geretteten Nordatlanter in Afrika auf und kommen zum Persischen Golf, wo sie die sumerisch-akkadische Zivilisation ins Leben rufen. Ihre lineare Schrift gibt die sonnenatlantischen Ideogramme wieder. Hier war es, wo die Juden sich der Genesis bemächtigten. Die Auswanderer gelangten bis nach China, wo man Reste einer Sprache des indogermanischen Typs, der Gruppe Kentum und nicht der Gruppe Satem, entdeckt haben will. Nach Wirth soll die sagenhafte Ausweitung bis nach Australien reichen, denn dort befinden sich die Maori, Mo-Uru Atlantis, die sich auch heute noch von den mongolischen und negroiden Typen unterscheiden. Die Schiffe der Sintflut laufen auf den Gipfeln der höchsten Berge der Erde auf. Eines strandet im Kaukasus auf dem Berge Ar-Ar-Ad, ein runischer Name, der Gipfel der Aria. Dieser erste Zyklus der nordatlantischen Zivilisation umfasst das Steinzeitalter. Der zweite Zyklus, das bronzene Zeitalter, eine nordatlantische Welle erreicht Irland, Friesland und Sachsen. Zwei Inseln waren mit dem europäischen Festland verbunden. Somit wären die Germanen niemand anderes als die Tuatas de Danann. Das sind die Nordatlanter, die sich an der Nordsee niedergelassen und sich dort mit den Eingeborenen, die aus Asien kamen, die Finnen-Asiaten, vermischten, laut Wirth. Fassen wir doch zusammen. Als Hyperborea zerstört wird, gelangen einige ihrer Bewohner bis nach Atlantis und bilden dort, laut Wirth, die Nordatlanter. Als Atlantis untergeht, kehren sie nach Norden zurück. Es sind, wie Wirth meint, die Tuatas de Danann, von denen die Germanen abstammen. Für Wirth wurden die Edda und die Runen im Bronzezeitalter enthüllt, etwa 16.000 Jahre vor Christus. Es ist die letzte Form der magischen Schrift, die von einer Serie heiliger Sonnenideogramme abgeleitet wird. Damit glaubt Wirth eine unmittelbare Beziehung zwischen den Runen und der linearen Schrift der vorgeschichtlichen Zeit herzustellen. Während unserer Gespräche in seinem Hause direkt an der holländischen Grenze erklärte er mir, dass die Runen nur ein Teil einer sehr alten heiligen Schrift seien. Der große Versuch Wirths zielte dahin, eine überaus große Linie zu ziehen, die die ursprüngliche weiße Rasse, die vornordische, mit den germanischen Völkern verbindet. Dies alles mittels einer Forschung innerhalb des wissenschaftlichen Mythos des Kali-Yuga, die auch angewandt wurde zur Feststellung der Religion der weißen nordischen Völker in der vorgeschichtlichen Zeit. Eine andere Fabel mit abergläubischem Charakter, die von den Semiten im Fischezeitalter eingebracht wurde, ist die des Monotheismus. Dieser erscheint als die höchste religiöse Auffassung der Menschheit und es wird behauptet, dass die ersten Monotheisten der Welt die Juden und ihre Erben die Christen sind. Das heißt, das Diktat eines einzigen Gottes, ein einziger für das gesamte Universum. Warum dieses das Höchste sein soll, ist mir nicht ganz klar. Zweifellos könnte für dieses geschlossene Universum, für den Kreis der Kreise, für dieses Manvatara, vielleicht für das Kalpa ein einziger Mann existieren, ein rückläufiger Wurzelarchetypus, der sich nach seinem Ebenbild auf den gleichzeitigen Ebenen des Ausdrucks und der Auslöschung gestaltet. Wenn die gleichzeitigen Welten jedoch unendlich sind, sind die Manus und die Äonen auch unendlich, Kreise und Kreise. Unendlich sind deshalb die Götter, hier auf Gerda nur der eine, der schreckliche Demiurg. Auch Wirth ist diesem Schein unterlegen und versucht zu beweisen, dass die ersten Monotheisten die weißen Menschen des nordatlantischen Stammes waren. Der Gott war jener oder jenes, ein unerklärliches Wesen ohne Eigenschaften außerhalb des numerischen, das eine Wesen. Die Chronik der Oera Linda, die zuerst von Hermann Wirth übersetzt und verbreitet wurde, ohne zu vermuten, dass es ein gefälschtes Dokument sein könnte, nennt den einzigen Gott Vralda. Die Religion des weißen Mannes war der negroiden und feinasiatischen Seele fremd, ohne Dogmen, mit unmittelbarer Offenbarung, in der die Frau eine entscheidende Rolle spielte, die in der Pythia und der Sibylla der Griechen bewahrt wird, mit einer bemerkenswerten Vererbung der araukanischen Machi. Die Enthüllung erfolgte durch Beobachtung und ein anschauliches Eindringen in die Gesetze der Natur, laut Wirth. Als das Eis sich der Welt bemächtigt hatte und der Winter länger als 6 Monate andauerte, war die Wiederkehr der Sonne ein Segen, eine Befreiung. Es bedeutete die Auferstehung des Lebens. So begann im menschlichen Geist die Überzeugung der ewigen Wiederkehr und der Symbole, die diese in enthüllender Zusammenfassung ausdrücken. Das Kreuz innerhalb des Kreises. Die Wiederkehr, die Wiederauferstehung, die Wiederverkörperung ereignen sich genau während der Wintersonnenwende, wenn das Licht seinen tiefsten Stand, sein Erlöschen erreicht hat. Auch ein Zeichen der Wiederkehr, Mitternacht ist Mittag und umgekehrt. Hier ist es, wo man den Erlöser kreuzigen wird, die sterbende Sonne, die wieder aufersteht. Das Jahreskreuz im Kreise, das ist das Sonnenchristentum Wirths. Noch heute feiert man die Geburt des Christus zur Wintersonnenwende. Diese Religion von vor 16.000 Jahren drückt sich in der heiligen Serie aus. Sie entspricht einer Vergeistigung der Natur beim Entdecken, beim Fühlen. dass hinter jedem natürlichen Wunder und beim Drama des Jahreslichtes man etwas anderes ausdrückt. Eine Sehnsucht, die draußen bleibt, jenseits eines rückläufigen Archetypus, eine Wahrheit, die von jenseits der Sterne kommt. Denn hinter der Sonne steht eine andere Sonne.